WDR 5. Neugier genügt. Pflaumen, bitte. Banane, eine. Was möchtest du noch? Alles gut und Bananen noch. Bitte schön. Die Sprachbarriere. Interessiert, aber ratlos schaut die Dame im traditionellen arabischen Gewand auf die Helferin am Obststand. Die etwa 40 Jahre alte Syrerin versteht kein Deutsch, aber damit steht sie nicht allein in der Warteschlange. Auch andere zeigen höflich, aber stumm auf Obst und Gemüse, das sie mitnehmen möchten. Frau Ahmed scheint erst soeben angekommen zu sein in Deutschland. Sie kennt auch einige der deutschen Früchte nicht. Da eilt eine sprachkundige Helferin herbei. Hallo. Nun kann Frau Ahmed einfach fragen, wie viele Früchte sie gratis mitnehmen darf, ohne gierig zu wirken oder gar anzuecken. Immerhin muss sie für ihren Mann und ihre vier Kinder sorgen, wie ich später erfahren werde. An der Oberhausener Tafel werden Nahrungsmittel an Bedürftige verteilt, die kein Geld mehr haben für den Supermarkt. Die Araberin ist auf eine Landsfrau gestoßen, die wie sie aus Syrien gekommen ist. Die Helferin, allerdings vor mehr als 20 Jahren zu Friedenszeiten, um einen Deutschen zu heiraten. Die Familie Ahmed erst vor ein paar Wochen, um vor dem Bürgerkrieg zu fliehen. Ich komme vor allem wegen der Kinder hierher. In Deutschland können mein Mann und ich sie bisher gerade so versorgen. Das fängt an beim Essen und Trinken und geht weiter mit Festen wie Weihnachten, wenn alle anderen Kinder Geschenke bekommen. Dazu sind wir überhaupt nicht in der Lage. Bei der Tafel bekommen wir Obst und Gemüse, manchmal Milch und vor Festtagen vielleicht mal ein kleines Geschenk für die Kinder. Familie Ahmed hat in Deutschland Asyl beantragt. Seitdem haben die Ahmeds Anspruch auf eine Unterkunft und medizinische Versorgung. Neben solchen Sachleistungen erhalten sie Geld. Nach eigenen Angaben etwa 930 Euro pro Monat, die vor allem für Essen und Kleidung, aber auch für Busfahrkarten oder Telefonate mit Verwandten im Bürgerkriegsgebiet reichen sollen. Zu wenig für eine sechsköpfige Familie, die sich auch beim Einkaufen erst einmal auf ihre neue Umgebung einstellen muss. Frau Ahmed meint: Wir bemühen uns sehr, aber mit sechs Personen kommen wir so einfach nicht über den ganzen Monat. Essen, Trinken, die ganze Kleidung für die Kleinen und das bei den Wintertemperaturen hier. Wenn ich das Geld streng zusammenhalte, reicht es ungefähr für die ersten 20 Tage im Monat. Man kauft hier ja auch ganz anders ein als in Syrien. Die Kinder müssen lernen, dass es hier zwar überall Supermärkte gibt und dass man dort praktisch alles kaufen kann, aber dass wir trotzdem nur das Allernötigste kaufen können. Und wir bringen den Kindern bei, dass wir das essen, was die Deutschen essen. Denn wir sind jetzt nicht mehr in der Heimat, sondern in Deutschland. Die Oberhausener Tafel verteilt ihre Lebensmittel in einer Kirche in Bahnhofsnähe. Zu ihren Kunden gehören immer mehr Flüchtlinge, darunter mittlerweile allein 71 Syrer. Viele kommen aus Kriegs- und Hungergebieten, wo sie Schreckliches erleben mussten. Nun warten sie neben armen Deutschen und Einwanderern, bis sie an der Reihe sind. Hallo! Der Gang muss hier frei bleiben. Das Angebot der Tafeln ist begrenzt. Es hängt vor allem von den wechselnden Spenden einiger Supermarktketten ab. Bundesweit melden die Tafeln immer größeren Zuspruch. An manchen Orten, zum Beispiel in Hamburg, reicht es schon nicht mehr für alle. Trotzdem wurden bisher kaum Konflikte gemeldet zwischen Einheimischen und Zugewanderten. In den Tafelschlangen geht es angesichts des knappen Angebots und der Armut der Bittsteller erstaunlich harmonisch zu. In Oberhausen musste bisher laut Tafelvorstand noch niemand abgewiesen werden. Wer an der Tür mit einem amtlichen Bescheid seine Bedürftigkeit nachweist, erhält eine Wartemarke mit einer Nummer. Drinnen stehen Helfer an Tischen und verteilen die Lebensmittel, vor allem Obst, Gemüse und Brot. Nur selten werden zusätzlich Drogerieprodukte wie Waschmittel und Windeln angeboten. Tafelvorstand Kurt Merzke schaut auf eine immer buntere Schar von Bittstellern. Wir haben knapp 50 Staatsangehörigkeiten hier in unserer Tafel vertreten. Und wenn wir jetzt über den Tag jetzt mal sehen, wie gemischt unser Publikum inzwischen geworden ist. Jung, alt, Alleinstehende. Und jetzt in den letzten Wochen, Monaten verstärkt stellen wir fest, dass Flüchtlingsfamilien zu uns kommen. alleine oder eben halt auch als Familie. Wenn wir also Araber hier haben, die sich gar nicht verständigen können, wir wissen ja auch, warum sie zu uns kommen und versuchen dann eben halt auf unsere Art oder mit unseren Dolmetschern zu helfen. Und ja, dann kommen wir zurecht. Das klappt. Über 900 Tafeln soll es bundesweit geben. Sie versorgen nach eigener Auskunft bereits über 1,5 Millionen Bedürftige. Für die Versorgung der Asylbewerber wären eigentlich allein öffentliche Stellen zuständig. Laut Asylbewerberleistungsgesetz sollen Bundesländer und Kommunen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gütern des Haushalts sicherstellen. Die Länderregierungen bestimmen jeweils das genaue Verfahren und wer die Kosten übernimmt. Vor Ort müssten dann die Kommunen das Notwendige tun. Doch in der Praxis scheinen die öffentlichen Leistungen nicht zu reichen. Vor 3 Jahren urteilte sogar das Bundesverfassungsgericht, dass die damaligen Geldleistungen von monatlich 225 Euro pro Person unter dem menschenwürdigen Existenzminimum lägen und deshalb verfassungswidrig seien. Seitdem sollen durchschnittlich 352 Euro plus Kostenübernahme beim Wohnen und Heizen reichen. Frau Indira ist ebenfalls auf zusätzliche Nahrungsmittelspenden angewiesen. Sie kam vor 7 Jahren aus Serbien nach Köln und hat wegen des Reporterbesuchs ihre Schwiegereltern mobilisiert. Denn sie ist Muslimin, ihr Mann verreist und deshalb dürfte sie allein die Tür nicht aufmachen. Frau Indira heißt eigentlich anders. Wie alle Asylbewerber in diesem Beitrag hat sie gebeten, anonym zu bleiben. Ich hätte da gar keine Leben in Jugoslawien. Ich hatte nicht zum Essen, zum Trinken, gar kein Geld. Mein Vater ist da noch geblieben, aber ich bin in Deutschland gekommen. Ich war 17 Jahre. Dass ich arbeiten gehe und dass ich meinen Aufenthalt hier nehme, dass ich andere Leben habe. Ich warte jetzt an meine Arbeitserlaubnis. In 4-5 Wochen kommt mein Arbeitserlaubnis, dann fange ich an zu arbeiten. Das wird nicht einfach werden, denn Frau Indira hat noch keine konkreteren Pläne. So im Laden, aber ohne Kasse, weil ich kann so nicht rechnen gut und so. So im Restaurant oder irgendwas. Wenn ich arbeite gehe als Teilzeit oder Vollzeit, wenn ich das 4-5 Jahre durchziehe, dann vielleicht kriege ich Aufenthalt und meine Kinder auch, weil ich will, dass meine Kinder anderes Leben kennen als ich. Weil die sind auch in Deutschland geboren, in Schule gehen, studieren irgendwann mal. Im letzten Herbst stufte der Deutsche Bundestag Frau Indiras alte Heimat Serbien als sicheres Herkunftsland ein. Seitdem fürchtet Frau Indira noch mehr als zuvor um ihren rechtlichen Status. Solange das Asylverfahren läuft, wird über ihre Aufenthaltsgestattung alle paar Monate neu entschieden, und zwar im Ausländer, wie Frau Indira das Kölner Ausländeramt nennt. Ich habe jetzt ein Duldum und immer verlängert mir 4 Monate. Ich hoffe immer, dass ich mehr bekomme, dass ich nicht wieder zurück nach Serbien geschickt werde. Ich kriege immer 4 Monate, dann 3 Monate, dann 2 Monate. Nur verlängert mir und gibt mir meine Duldung wieder und dann gehe ich. Ich habe Angst ein bisschen so von Ausländern. Ich will nicht direkt fragen, dass ich Probleme hier mache und so. Das ist immer so aufregend. Du weißt nicht, was passiert, wie viel du kriegst. Ist das jetzt das Ende oder nicht? Weil immer ist es aufregend. Nun macht sich Frau Indira mit ihren Kindern auf den Weg, um Essen zu besorgen. Auch ihr fehlt Geld in der Haushaltskasse, obwohl die Stadt Köln die Miete für die kleine Wohnung übernimmt. Ein eingetragener Verein, der Kindermittagstisch, bietet im rechtsrheinischen Köln-Kalk bedürftigen Kindern ein warmes Mittagessen an. Aber weil in dem armen Stadtteil auch vielen Erwachsenen das Geld für Essen fehlt, werden zusätzlich gespendete Nahrungsmittel verteilt. Frau Indira kann monatlich etwa 800 Euro ausgeben für 2 Erwachsene und 3 Kinder. Dies reiche etwa für die erste Monatshälfte, vermutet sie. Den Rest muss sie irgendwie besorgen und das meist beim Kindermittagstisch. Ich rechne nicht, weil ich kann ja auch nicht rechnen. Ich kaufe einfach von meinen Kleinen die Pampas, die Milchpulver und so weiter. und von meinen Kindern auch Sachen, weil die brauchen jetzt Wintersachen. Und heutzutage ist alles zu teuer. Ich komme auch hier und die helfen mir auch, ein bisschen Essen zu nehmen, bis mein Geld wieder da ist. Von der Stadt Köln sei dagegen auch in Notfällen keine zusätzliche Hilfe zu erwarten. Die sagen dir dann, wieso kommst du nicht gut mit deinem Geld aus? Wenn mein Kleiner nicht so Milch hat und so. Einmal ist das vorgekommen, ich hatte gar kein Geld gehabt und Milch kostet auch Geld. Dann haben wir hier geholfen, ein bisschen Geld gegeben, dass ich die Milch nachher kaufe. Am Kalker Kindermittagstisch speisen mittags meist etwa 100 Kinder. Für die Eltern, die ihre Kinder vorbeibringen, reicht dieses Mittagessen aber nicht. Sie dürfen stattdessen ein paar Lebensmittel mit nach Hause nehmen für das Abendbrot. Zurück in Oberhausen wird bei der Tafel alles hergerichtet für mehrere hundert Kunden. An der Kirchenzufahrt sortieren viele Helferhände angelieferte Produkte in Kästen. Drinnen werden die Kästen zu Tischen getragen, an denen die Kunden in Schlangen entlang gehen. Man darf jeweils nur kleine Mengen mitnehmen. Alleinstehende, zum Beispiel ein paar Früchte, ein Brot und ein Stück Käse, Familien zwei- oder dreimal so viel. Seitdem die Oberhausener Tafel 2001 gegründet wurde, gehörten zu den Bittstellern stets Neuankömmlinge. In den Nullerjahren viele Einwanderer aus Südosteuropa, in letzter Zeit immer mehr Asylbewerber. Deutschlandweit ist deren Zahl von 130.000 im Jahr 2013 auf etwa 200.000 im Jahr 2014 gestiegen. Die Behörden, die diese Asylbewerber eigentlich allein versorgen müssten, sind damit anscheinend überfordert. Denn laut Tafelvorstand Merzke schickt die Stadt Oberhausen mittlerweile Asylbewerber ganz offiziell zur Tafel. Das stellen wir daran fest, dass der ein oder andere Flüchtling zu uns kommt, der eine Bescheinigung hat, auf der steht, dieser Mann, Name, Geburtsdatum, wohnt zurzeit da und da, ist Flüchtling, kommt aus Thüringen, hat Aufenthaltsrecht in Oberhausen und die Bescheinigung ist ausgestellt zur Vorlage bei der Tafel Oberhausen. Daraus erkennen wir, dass offensichtlich die offiziellen Stellen wohl auch als Hilfsangebot die Tafel benennen und uns die Flüchtlinge schicken. Das ist das Sozialamt, die diese Bescheinigung ausgestellt haben. Das finden wir aber in Ordnung. Das ist das Hilfsangebot an den Flüchtling zu sagen, wenn du zusätzlich noch Lebensmittel brauchst, kannst du die bei der Tafel Oberhausen bekommen. Die Stadt Oberhausen bestätigt diese Praxis. In Absprache mit den Tafeln würden bundesweit viele Kommunen solche Bescheinigungen ausstellen, um Bedürftigkeit nachzuweisen. Ein Widerspruch zur Position des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Das Amt verkündet auf seiner Webseite weiterhin, dass gemäß Asylbewerberleistungsgesetz allein öffentliche Leistungen den kompletten Grundbedarf absichern müssen. Natürlich dürfte auch den deutschen Tafelkunden eigentlich nichts fehlen, wie die Bundesagentur für Arbeit unter Verweis auf das Sozialgesetzbuch behauptet. Ihnen sollte nämlich das Arbeitslosengeld II oder das Sozialgeld reichen, Nahrungsmittel selbst zu zahlen, statt um gespendete Lebensmittel bitten zu müssen. Doch die Schlangen an der Oberhausener Tafel dokumentieren ein anderes Bild. Kurt Merzke. Jetzt zum Monatsende, so wie jetzt, wir haben heute den 26. Dann werden wir also einen deutlich stärkeren Andrang hier feststellen. Weil dann ist das Geld zu Ende gegangen, die Unterstützung ist noch nicht überwiesen aufs Konto. Und dann hofft man eben halt bei uns durch die Lebensmittelzuwendungen die letzten Tage bis zum Monatsanfang besser überbrücken zu können. Wir haben die Erfahrung, dass wir in Oberhausen zwischen 10 und 15 Tonnen an Lebensmittel in der Woche einsammeln oder von den Geschäften bekommen. Der Kölner Kindermittagstisch in Kalk fällt deutlich kleiner aus. Die Nahrungsmittel kommen aus Geschäften der Umgebung. Ein Monatsetat von 6.000 Euro sichert bisher neben dem laufenden Betrieb auch Zukäufe beim Essen ab. Nur so lassen sich die Schwankungen bei den Spenden ausgleichen, damit sich etwa 100 Kinder verlässlich satt essen können. Tischgründerin Elisabeth Lorscheid beklagt, dass sich die Stadt zu wenig kümmere. Wenn Sie jetzt mal da vorne gucken, das Mädel, das besucht seit einem halben Jahr nicht die Schule. Da interessiert sich keiner für. Da kriegt sie irgendwelche Geldstrafen und Sozialstunden. Aber dass man sagt, also hier, wir haben Pädagogen auf der Schule, so, und jetzt schickt die da hin und dann holt die dich morgens ab aus der Schule. Oder das Ordnungsamt oder die Polizei. Wenn auch da das Jugendamt nicht greift, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich tun kann. Dann kann ich nur so hinnehmen. Dann ist es anscheinend nicht wichtig genug. Die Schulschwänzerin spricht immerhin schon fließend Kölsch, Viele andere Einwanderer und Flüchtlingskinder müssten dagegen sprachlich gefördert werden, bevor sie sich in einer deutschen Schule zurechtfinden würden. Auch in Lorscheids Verein helfen einige erwachsene Asylbewerber beim Kochen für die Kinder. Und dies ehrenamtlich, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben und der Verein sie ohnehin nicht bezahlen könnte. Auch das Ehrenamt kann allerdings eine plötzliche Abschiebung nicht verhindern. Das schützt überhaupt nicht. Also wir haben ja auch schon jemanden gehabt, der uns genauso geholfen hat. Und den haben sie jetzt letzte Woche erst abgeschoben. Also das ist nun mal so. So ist nun mal die Gesetzeslage. Wo ich aber eben halt eben sage, da ist das Verkehrte am System. Der geht jetzt 3 Monate irgendwo hin zu sich nach Hause und kommt nach 3 Monaten wieder. Die machen das hier wirklich ehrenamtlich, weil sie dürfen ja nicht arbeiten und denen ist es einfach zu langweilig, den ganzen Tag im Hotelzimmer zu sitzen und hier haben sie halt eben Leben um sich rum. Im vergangenen Sommer besuchte Lorscheid eine ihrer Helferinnen in einem schäbigen Hotel für Asylbewerber. Dort sah sie, wie im Innenhof 3 kleine Kinder einen Müllcontainer durchsuchten, scheinbar nach Essensresten. Lorscheid fotografierte die Szene, einige der Fotos erschienen in der lokalen Presse und auf den Webseiten des Westdeutschen Rundfunks. Die Stadt Köln schien vor allem von dieser Berichterstattung schockiert zu sein. Die Kinder und ihre Familien bekämen Unterstützung gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und dessen Leistungen würden zum Leben reichen, so damals Stadtsprecher Gregor Timmer. Die Stadt schaltete das Jugendamt ein. Ein Mitarbeiter besuchte die betroffene Familie, dann auch Lorscheid, die ihre Darstellung bekräftigte. Die Kinder hätten nach Essen gesucht, bis sie sie entdeckt und zu ihrem Mittagstisch gebracht haben. Ich habe das so per Zufall gesehen und war schockiert. Aber für die Kinder war das eine ganz normale Situation, weil sie das in Bulgarien genauso gemacht haben. Sie sind in Mülltonnen und haben sich dort ihr Essen rausgeholt. So wie vielerorts in Deutschland treffen auch in Köln verschiedene Welten aufeinander. Die Serbin Indira hofft auf einen Job, aber scheitert bisher bereits an den erforderlichen Dokumenten. Serbien verhandelt gerade über den Beitritt in die Europäische Union. Aber Frau Indira versichert, dass sie noch nie einen Pass besessen habe und nicht mal genau wisse, wann sie geboren wurde. Draußen hat meine Mutter mich geboren, weil im Krankenhaus kostet Geld, wenn du dahin gehst. Ich habe gar keinen Pass, weil meine Mutter hat mich und mein Vater nicht in Serbien angemeldet und ich muss da selber hingehen, mich anzumelden, weil ich habe gar keinen Kontakt mit meinen Eltern, ich habe keine Telefonnummer und ich weiß nicht, ob die jetzt da leben, in Serbien oder sind irgendwo hin. Ich will da nicht wieder hingehen. Ich bin jetzt in Deutschland, du musst da 2-3 Monate warten, bis du deinen Pass bekommst. Weil die wissen nicht, ob du in Serbien geboren bist. Ja, das kostet auch Geld. Und ich habe das Geld leider nicht. Ihren Mann hat Frau Indira deshalb serbisch geheiratet, wie sie es nennt. Ohne Papiere, ohne Standesamt und nur mit Freunden als Zeugen. Wenn sie trotz aller Hindernisse eine Arbeit finden sollte, hätte sie bald neue Probleme. Die Stadt würde die Zahlungen für Miete, Strom und Lebensmittel einstellen. Und Frau Indira müsste dann von Anfang an deutlich über 1.000 Euro pro Monat verdienen, um über die Runden zu kommen. Allerdings, zurück nach Serbien will sie auf keinen Fall. Denn dort hauste sie in einer illegalen Holzbaracke, fütterte für 10 Euro Tageslohn auf einem Bauernhof Pferde und Schafe und erhielt überhaupt keine öffentliche Unterstützung. Deshalb möchte sie unbedingt hier bleiben. Sehr gute Idee war das. Weil jetzt ist mein Leben anders. Nicht früher, wie jetzt ist alles anders. Ich habe Dach über Kopf, ein bisschen Geld. Auch wenn Frau Indira noch lange auf Essensspenden angewiesen sein könnte, um ihre Familie durchzubringen. In Köln liefern die Tafeln nach eigenen Angaben bereits an über 180 soziale Einrichtungen. Tafelvorstand Kurt Merzke. Ich finde es traurig, dass wir überhaupt existieren müssen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Das dürfte nicht sein und das müsste nicht sein. Die Versorgung müsste so sichergestellt sein, dass es die Tafeln eigentlich nicht geben müsste. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.